Ja, hallo und herzlich willkommen zum 66. ConnenCast. Heute mal wieder ein Themenpodcast. Und zwar geht es, wie ihr vielleicht schon erahnt haben dürftet, um den neuen Bann 77, der seit kurzem in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz im Handel erhältlich ist. Und wie ihr es von uns kennt, werden wir heute gemeinsam das Aussehen des Bandes besprechen, den Inhalt und natürlich auch ein Gesamtfazit ziehen und zuletzt noch eine Kaufempfehlung geben. Also wenn es denn eine gibt. Und wie ihr gerade eben schon gehört habt, ist heute mit dabei unser Stargast Kevin, heute mal zuerst erwähnt. Entschuldigung, Hallöchen. Dann ist mit dabei Marcel. Seid gegrüßt. Und als Gast haben wir heute eingeladen Debbie. Ich grüße auch alle. Ja, einige von euch werden Debbie sicherlich schon aus dem ConnenCafé kennen. Sie war ja in der zweiten Ausgabe dabei. Da könnt ihr gerne mal reinhören und schauen, wie sie denn im Vergleich zu uns abgeschnitten hat. Für alle, die das ConnenCafé nicht kennen, würde ich sagen, dass du dich am besten nochmal kurz vorstellst, damit dann alle auch wissen, mit wem sie es hier heute im Podcast zu tun haben. Mein Name ist in dem ConnenForum Debbie Kudo. Ich verfolge mal die ganzen Sachen, die in den News-Podcast mit dabei sind und mache zum ersten Mal bei so einem ConnenCast mit für Bänder. Freue mich darauf, mit den anderen zu diskutieren, dass auch ihr zuhört. Und du bist dann auch auf dem deutschen Stand, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, das bin ich. Das ist richtig. Okay. Dann hat Kevin heute hier eine Kollegin mit am Start und ist diesmal nicht so ganz alleine. Gut. Ich finde es schöner, wenn man noch nicht alles weiß. Also, ich auch. Manchmal nehme ich mir selber dadurch ein bisschen Spannung weg. Ich auch. Ich würde sagen, wir starten direkt einmal mit dem Cover des neuen Bandes. Das ist ja sehr schön gehalten, muss ich sagen. Und kursiert ja auch schon einige Zeit im Internet. Dort ist ja Conan in einer grünen Jacke zu sehen, angelehnt an die grüne Farbe des Bandes diesmal, beziehungsweise die grüne Farbe vielleicht auch an die Jacke angelehnt, wer weiß, beides aneinander angelehnt und ja, scheint bisschen kälter zu werden, wie man anhand seines Atems erkennen kann und im Hintergrund eine schöne Seenlandschaft mit ein paar Vögeln links zu erkennen, der Sonne und ja, sieht doch alles recht nett aus. Auf gut Deutsch wird immer ziemlich hübsch gemacht. Und ja. Passend genau. Zur Jahreszeit gerade auch nicht. Ja, stimmt. Wird ja bald wieder ein bisschen kälter. Im japanischen Original ist es ähnlich, wer das Cover da nicht kennen sollte. Dort ist auch ein Sonnenuntergang oder Aufgang. Untergang, ja. Oder? Wahrscheinlich eher Untergang, ne? Ist ja auch an den einen Fall wahrscheinlich angelehnt. Genau deshalb, ja. Der Sonnenuntergang und also was bleibt da noch zu sagen zum Cover? Gut. Wie ich schon erwähnte, oben wieder grün diesmal als Farbe. Das erste Mal seit Band 71 und ja, schauen alle in die Sammlung rüber. Schön. Und das EMA-Logo ist diesmal wieder in schwarz gehalten. Finde ich auch sehr schön, muss ich sagen, dass man da nicht immer Experimente eingeht und hier alle möglichen Farbvarianten ausmacht. Nee. Bei manchen Manga-Serien von EMA machen sie es wirklich so. Ein neuer Band, ja, neue Farbe vom EMA-Logo. Bei Conan darf man ruhig schwarz bleiben. Ja, war ja auch vorher immer einheitlich mit dem alten EMA-Logo. Richtig. Ich fände es komisch, wenn man jetzt auf einmal alles bunt macht. Das wäre ja irgendwie, obwohl es ist nur so ein kleines Logo, aber gut. Ja, aber dann am besten Gosho Aoyama auch noch bunt machen, ne? Und alles ändern und... Gut, schauen wir mal auf die Seite des Bandes. Dort ist diesmal oben wieder Conan zu sehen, nachdem er einige Bände ja verschwunden war auf ominöse Weise. Fällt er jetzt oben aus der Klappe raus und wie es dann weitergeht, das dauert noch eine halbe Ewigkeit, bis man da wirklich mal ein bisschen halbwegs vorankommt. Denn es gibt da pro Band immer nur ein so ein schönes Bild oben und ja, könnt ihr dann euch schon auf Band 78 freuen, der ja im Dezember herauskommt. Genau. Also einfach ins Regal stellen, die Geschichte verfolgen und für die nächsten paar Monate seufzen. Man muss natürlich sagen, die Geschichte beginnt ja gar nicht bei Band 1, sondern erst irgendwo später. Ich glaube ab den 30er-Bänden oder so, ne? Irgendwo da. Ab 25 werden die auf einmal, da ist halt nicht mehr nur der Kopf zu sehen. Gut, auf der Rückseite dann wie immer der Hinweis auf den Preis, 6,50 € bzw. 6,70 €, wenn ihr ein bisschen weiter im Süden wohnt. Im Schlüsselloch ist dieses Mal Wataru Date zu sehen, den ihr auch schon aus dem letzten Band kennen dürftet. Hier mit seinem Zahnstocher, der auch eine besondere Rolle noch spielen wird. Und dann oben eben die Ankündigung, die auch schon richtig heiß macht auf den neuen Band. Ich muss sagen, seit einigen Bänden sind die Ankündigungen oben wirklich wieder richtig klasse. Toll, ja. Also beim letzten Band war das schon richtig gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es davor auch schon so war. Ich hatte mich ja in letzter Zeit, hatte ich auch schon im letzten Podcast zum Band gesagt, dass ich mich darüber beschwert hatte. Und jetzt sind die auf einmal richtig klasse und machen heiß. Also wenn man Leuten diesen, wenn sich Leute diesen Text durchlesen, ich glaube, dann wollen die den Band auch haben. Beim letzten Mal hatte ich ja auch besonders gefreut, dass auf Kapitel 800 angespielt wurde. Ja, da ist natürlich immer so eine Sache, weil man inhaltlich gar nicht weiß, wenn man, also man hat keine Ahnung, wenn man einfach nur nicht im Wiki nachguckt, nirgendwo nachguckt, einfach nur den Manga liest, dann zählt man natürlich nicht die Kapitel mit. Wer zählt denn da mit? Kein Mensch. Man könnte vielleicht sagen, okay, 11 Kapitel pro Band ungefähr, früher waren es immer ein bisschen weniger. Dann dürfte man ungefähr jetzt so bei 77 mal 11, also, ja, keine Ahnung, ungefähr Kapitel 800 landen. Also, das macht natürlich niemand. Man zählt, hat ja hier immer die Weise Fall 1, Fall 2 bis eben Fall 9, 10 oder 11 durch, je nachdem, welchen Band man dann gerade vor sich liegen hat. Bei anderen Serien ist ja anders, da gibt's ja immer die Nummerierung 1 bis unendlich. Ist das eigentlich hier anders gemacht worden, bei dem Schlüsselloch? So am Rand so ein bisschen gräulich, nicht wahr? Nö, das ich mein, ist eigentlich das ist, bei allen normal, das ist normal, ja. Das ist war also, die sonst immer schwarz? Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Nee, das ist immer gräulich. Oder ein bisschen, manchmal ein bisschen dunkler, manchmal ein bisschen heller. Ist natürlich immer die Sache, dass man dieses Schlüsselloch ja aus dem japanischen Original übernimmt, wo ja auch die Mauer eine ganz andere ist. Die haben ja nicht die original deutsche Mauer. Also die deutsche... Wir haben nicht die japanische Mauer. Und auch nicht die chinesische Mauer. Genau, also andersrum. Wir haben nicht die DDR-Mauer, oder was, oder wie? Also die deutsche Mauer ist eine andere und das Schlüsselloch wird natürlich auf eine andere Mauer eingebaut. Und deswegen kann das mit der Bearbeitung immer ein bisschen... Wo ich das gesehen hatte, das erste Mal Schlüsselloch, habe ich gedacht, irgendwas ist anders. Da habe ich gedacht, das Graue wäre neu, aber... Oh, aber sie hat recht. Ich schaue gerade ein paar Bände nach. Es war... bis vor wenigen Bänden noch dunkler, ja. Bei 74 ist es dunkel. Okay. Und ab 75 wird es heller. Wow, voll gut hingeguckt. Okay, schauen wir in den Band hinein. Nein. Muss man ja auch mal machen bei so einem Podcast zu einem gut, Band. Und dann haben wir zuerst natürlich unseren Hinweis von dem lieben Herrn Aoyama, wer auch immer das sein könnte. Kenne ich gar nicht. Ich möchte den Hinweis gerne ein wenig vorlesen. Ich möchte mir unbedingt die Freiheit nehmen. Weil ich habe aufgeschlagen... und sofort einen Fehler gefunden. Ich lese nun vor und ich mache jetzt keinen Fehler. Achtung. Guten Tag, hier schreibt euer Aoyama. Guten Tag, hier schreibt wie immer euer Aoyama. Alles klar. Einmal der Text oben in schwarz, wie man ihn normalerweise kennt, und dann einmal unten ganz normal in weiß, schwarz, also nicht, also umgedreht in eine umgedrehte Farbkombination. Der untere wurde vergessen rauszuschneiden. Ja. Schade eigentlich, aber so passiert nun mal und fällt auch nicht jedem auf. Also mir ist nicht aufgefallen, bis du mir das geschrieben hattest. Das war das allererste, was ich gesehen habe. Ja, und dann eben Gosho Aoyama diesmal ein bisschen eingefärbt in einen schönen Schlafsack, weil die Detective Boys immer schön campen gehen. Ja, daran dürfte das wohl angelehnt sein. Oder vielleicht auch an Takagi, ich weiß es nicht. Wo da ist die Verbindung ein bisschen weit hergeholt, schätze ich mal. Auf jeden Fall tot, wie immer. Ja. Obwohl, man müsste ihn gar nicht für tot halten. Also, läuft ein bisschen Blut da aus dem Mund. Schau mal, Blut aus dem Mund, ne? Ja. Wurde es nicht auch mal bei Conan erklärt, dass das nur ein Trick ist, der in Fernsehserien. Stimmt, ja. Hab ich auch gelesen. Vielleicht ist es auch die Bolognese-Soße, Mama. Ah, aus dem Columbo, ne? Aus dem ersten Band, ja. Ja. Ja, gut. Dann haben wir, wie gesagt, noch auf der nächsten Seite die Credits oder wie immer man sie nennen mag. Wie immer die gleichen Leute am Band beteiligt, hat sich nicht viel geändert in den letzten 2 Monaten. Ich könnte sie nochmal kurz vorlesen, da wir auch ihnen natürlich zu einem besonderen Dank verpflichtet sind. Das sind Josef Schanel und Matthias Wissnet. Dann Steffen Hautuck, den ich auch schon persönlich kennenlernen durfte. War mir eine Ehre. Hat auch nur 5 Mal schon persönlich gesagt. Claudia V. Willhauer und Theresa Lindenstrut. Wahrscheinlich von der schwedischen Variante von Egmont Manga. Ganz bestimmt. Ja, kann beide Sprachen und übersetzt beide. Ah nee, sie übersetzt das ja gar nicht, sie koordiniert das ja nur. Nee, sie koordiniert nur. Ja, und dann auf der nächsten Seite haben wir natürlich wieder das alternative Cover, das im japanischen Original komplett anders ist. Aber in Deutschland haben wir wieder mal Conan und Shinichi mit den Club-Handys. Das wollte ich auch noch nachfragen. Von 1976, ne? Oder habt ihr das auch? Das hat ein bisschen die Schwärze ein bisschen... Ja, genau. Ist ein wenig weiß geworden, ja? So ein Schneerauschen. Im letzten Band war es ja auch schon so, dass an einigen Stellen das Schwarz nicht richtig schwarz war, sondern ein bisschen weiß oder ein bisschen gepunktet aber oder was auch immer. Aber nur bis zum mit dem Takagi-Fall, nicht wahr? Dann ist das wieder in Ordnung. Ja, ich habe das auch nur am Anfang ich kurz verstehe auch nicht, was da los ist. Ja, wahrscheinlich wollten sie Tinte sparen. Also gut, dann haben wir die Einleitung, was bisher geschah, kennen wir alle noch, hat sich nicht viel getan. Habe ich dieses Mal nicht gelesen, zum ersten Mal. Ich habe das früher nie gelesen. Doch, ich lese sie eigentlich immer. Die letzten Bände habe ich das jetzt immer gelesen. Es würde sich eigentlich auch nur lohnen, wenn man da einen kleinen Hinweis gibt, was in dem aktuellen Fall, der im letzten Band begonnen hat, passiert ist. Aber das gibt's ja hier nicht. Ja, das fand ich nämlich interessant. Weil wenn man hier die Zusammenfassung liest, dann kriegt man so den Eindruck, man bekommt so eine allgemeine Zusammenfassung erst. Und am Ende steht so, dass Ran so einen Verdacht haben könnte oder so. Auf die Idee könnte man dann kommen. Also wenn ihr das wissen wollt, was hier im was bisher geschah steht, könnt ihr auch einfach im Wiki nachlesen. Auf der Seite für Detektiv Conan oder so. Da steht auch die ganze Handlung komplett kurz zusammengefasst drin. Da findet ihr das auch. Inhaltsangabe mit den 11 Fällen, wie es ja hier heißt, sind ja eigentlich Kapitel. Genau. Kennen wir auch schon. Wobei, das, ich weiß gar nicht, ob ihr das immer so macht. Lest ihr euch vorher immer die Kapiteltitel durch und spekuliert schon so ein bisschen? Ja, oder ich lese sie mir durch, ja. Wenn man dann nämlich zum Beispiel auf den Titel Yusaku Kodos ungelöster Fall trifft, dann denkt man sich wahrscheinlich schon, oh Gott, Yusaku Kodo. Und dann Kinichi, der dürfte man auch noch sicherlich den einiges kennt man noch. Erkennen. Bei Du bist doch Conan? Fragezeichen. Könnte man eventuell auch ein bisschen spekulieren. Fangen wir an mit dem ersten Fall und da brauchen wir natürlich noch einmal eine Inhaltszusammenfassung aus dem letzten Band und ja, wie es dann weitergeht und das wird in diesem Fall, Kevin übernehmen. In diesem Fall, ja, genau, den Fall übernehme ich. Es geht immer noch um Wataru Date und Wataru Takagi und seine große Liebe Miwako Sato. Takagi wurde ja in Band 76 entführt. Also quasi, nachdem er einen Tag nicht zur Arbeit erschienen ist, auf mysteriöse Weise sich abgemeldet hat von dieser Arbeit, er wird dann, besucht. Die Detective Boys bekommen von einem mysteriösen Mann ein Tablet, unbekannt ob Android oder Apple, zugeschickt. Oder Oni. Oder Oni, ah, Oni, stimmt. Oh man, Oni, ja. Auf jeden Fall, und dieses Thema sind dann auf, Auftrag des Bösewichtes an die Polizei weiter. Dort öffnet man das Paket, schaut das Tablet genauer an und sieht Kameraeinstellungen über Takagi. Mal über, mal neben, von überall wird Takagi beobachtet und scheint auf einer Art Baustelle gefangen zu sein. Deutsch Satzbau. Ihr habt verstanden. Ihr kennt ja den Fall. Weiter ging es dann erstmal mit einem Cliffhanger, wie immer. Der wird dieses Mal aufgelöst. Nämlich geht es nun darum, dass die Polizei fieberhaft kämpft, natürlich ihren Takagi zu befreien. Sato und die Polizeianhänger sind schon in der Wohnung des mutmaßlichen Täters eingedrungen, konnten ihn stellen. Dieser hat sich dann jedoch umgebracht. Das war ja der Cliffhanger aus dem letzten Band noch. Das kennen wir soweit schon alles, hoffentlich. Wenn nicht, könnt ihr gerne noch im Band 76 nachlesen. Wie gesagt, von toten Menschen kann man nicht mehr viel rausfinden. Von daher suchen die Polizisten nun vielmehr nach Hinweisen und nach Takagi. Ja, wie geht's weiter? Ich sage mal so, Takagi versucht weiterhin auf sich bemerkbar zu machen, verwendet auch ein paar Tricks und Kniffe. Der Polizei geht auch später ein Kronleuchter auf. Aber wie genau er gefunden wird, ob er überhaupt gefunden wird oder ob er nicht noch stirbt oder ob ihn da noch... die Bombe umbringt, ja, man weiß es nicht. Ja, also ihr dürftet schon erkannt haben, Takagi stirbt natürlich in diesem Kapitel und danach kehrt Sato wieder zu Shiratori zurück und alles nimmt seinen Lauf. Super. Damit wäre alles geklärt, oder? Ich denke schon, ja. Oh Mann. Gut, toll. Also zum Abschluss des Falls, ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wie viel voraussichtliche Detective Boys Abzeichen oder Takagi Polizeiabzeichen ich gegeben hatte. Ich fand den hier auch wieder so ein bisschen durchschnittlich. Bin ja auch sonst nicht so der große Fan von Takagi Sato und der Polizei an sich. War aber nicht schlecht gemacht. Und ich fand's schön, dass man mal wieder alle Polizisten in Aktion gesehen hat. Die sind ja in letzter Zeit eher in den Hintergrund getreten. Dass hier Shiratori auftritt, dass Shiba da ist, dass Matsumoto da ist und alle möglichen dabei sind. Selbst Mieke und Yumi waren, glaube ich, mit dabei, richtig? Ja. Da habe ich die jetzt einfach so mit hinzugeschummelt. Nee, die waren noch dabei, ja. Und schön fand ich auch, dass es mit Wataru.at eine Hintergrundgeschichte zu Takagi gab, mit den Takagi-Brüdern oder Wataru-Brüdern heißen sie, ja. Genau. Fand ich sehr schön, dass man mit nicht nur Jinpei Matsuda hat, sondern jetzt auch Wataru.at als Komponente hier. Und demnach würde ich hier doch zu 4 von 5 Polizeidienstmarken greifen. Und ja, kann den Fall auf jeden Fall jedem Leser empfehlen, der besonders Wert auf die Handlung in der im Polizeirevier legt. Und ja, ich finde ihn ein bisschen überdurchschnittlich, gut gemacht, aber jetzt nicht der Knaller. Also da gibt es bessere Fälle. Genau. Der Knaller ist nicht. Ich gebe auch 4 von 5 Küsschen. Mhm. Da ist nämlich was ganz Schönes für Sator und Takumi-Fans. Ha, herrlich, ja. Also 4 von 5. So viel zum Thema, wir wollen nicht spoilern. Ich musste es einfach sagen. Ferrero-Küsschen, ne? Ja. Ferrero-Küsschen, ja. Sie schenken sich Schokolade, nichts anderes ist diesmal. Und weiter geht's, genau. Also mir hat der Fall auch sehr gut gefallen. Man könnte sogar sagen, er hat mir bombig gut gefallen. Fast so gut wie ein Film, ne? Ja, insofern schon, nicht? Nee, es war auch schön, dass praktisch die Spannung erhalten bleibt, also dass man zum Ende hin nochmal, ja, Takagi muss gerettet werden oder wird er doch explodieren. Ja, man weiß ja, wie es ausgeht, aber man weiß eben nicht, wie. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich finde das schon ein bisschen ins Lächerliche gezogen, dass man so sagt, ja, wir haben noch 2 Tage oder so und so viele Stunden Zeit und dann kommt natürlich wieder, oh, wir haben noch 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Ja, das ist ja immer also, so, nicht? Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen übertrieben, aber gut, so sind Manga aufgebaut, so sind Serien aufgebaut, so ist alles aufgebaut. Muss man sich, glaube ich, mit abfinden. Es war dann noch zwischendurch, glaube ich, so, dass Conan schläft oder so, das ist natürlich, aber dann sind es auf nur noch 2 Stunden oder so und dann, naja, dann bricht auf einmal Panik aus. Aber ansonsten sehr schön gemacht, viele Wendungen, auch so viele kleine Details, zum Beispiel Shiratori sagt er am Schluss nochmal, also das ist jetzt kein Spoiler, weil das war wirklich nur Nebeninformation. Da plaudert er irgendwas aus, aber alle sind schon weg, weil es niemanden interessiert. Das war ganz nett gemacht. Mit der Tee und so, mit der Vergangenheit, war sehr schön. Also ich gebe durchaus mal 5 von 5 Bomben. Oh. Das war auch, glaube ich mal gesagt, mein Fall des Jahres praktisch. Im letzten, als wir über den Anime gesprochen hatten. Der Jahresrückblick, ne? Ja. Wenn ich nochmal kurz einlenken darf, beim japanischen Cover des Bandes sieht es ja auch so aus, bisschen, als wäre das eine Lichtsäule, die ja in diesem Fall eine besondere Rolle spielt. Der Sonnenuntergang sieht ein bisschen so aus. Ich weiß nicht, ob das auch eine Anspielung darauf sein könnte. Könnte sein, ja. Das ist im Deutschen natürlich dann nicht so optimal umgesetzt mit dem Sonnenuntergang. Gut, dann denke ich, bin ich jetzt einmal dran. Ich fand den Fall an sich auch ziemlich gut gemacht. Ich bin jetzt zum Beispiel, jetzt Philipp ja gerade gesagt, er ist nicht so ein Fan von der Polizeigeschichte. Jetzt so richtig verstanden. Ich bin ein sehr großer Fan von denen, weil ich die Beziehung von Sato und Takagi, die ist immer weiter vorangeschritten und es ging immer weiter und immer ein bisschen mehr nach vorne. Ich kenne ja so gewisse andere Beziehungen, die sich da schleppend fortbewegen. Naja. Und habe auch überlegt, also dass Takagi gerettet wird, kann man sich ja einigermaßen denken, ja. Hey, keine Spoiler hier. Aber ich hab nicht gewusst, wie jetzt genau, ja. Und hab mich dann doch ein bisschen überrascht. Der Trick ist ja auch nicht schlecht. Also als ich den Fall im japanischen Original gelesen habe, dachte ich mir, wie funktioniert denn das jetzt? Die haben alles abgesucht, finden die nicht. Hä, wie jetzt? Und dieser Trick dahinter, da kommt nicht jeder drauf. Und ich hatte an den Trick blöderweise gedacht und habe gedacht, boah nee, das hat mal der Kokorov in Band so und so gesagt und das macht er bestimmt nicht. Ja. Ja. Und dann kam das dann doch tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe den Fall, dadurch, dass ich das jetzt schon wusste, habe ich den im ganz anderen Auge gelesen. Also wenn man nochmal von vorne wenn ihr jetzt den Fall nochmal von vorne liest und wisst, wie es ausgeht, dann lest ihr den komplett anders mit der Polizeimarke und dem Tuch da und was runterfällt. Das liest man ganz anders. Ja, finde ich auch. Also auf jeden Fall hat mir dann noch ganz doll gefallen, weil das irgendwie ein bisschen zu kurz kam. Die Polizeikollegen, dass die mal wieder ein bisschen gegen den guten Takagi sind. Ja, das war auch lustig. Das fand ich auch sehr lustig. Ja, das war auch so ein gutes Hin und Her, nicht? Ja, aber worum hin und her, sie gesagt haben, nein, halt durch, du schaffst das. Und genau. Dann im Endeffekt dann doch, kack einfach ab, ja, in dem Sinne. Mir hat das aber auch früher gefallen, wo er es mit dem Shiratori, wo er sich auch dafür so dagegen eingesetzt hat, aber das ist ja... Ja, das ist leider auch vorbei, muss man sagen. Ja, es war schon eine schöne Zeit. Mhm. Und das am Ende natürlich. Also mit dem Zahnstocher und wer da ja dann auch steht, jemand Bestimmtes, also... Hab mich gewundert, hab ja, also ich nicht gerechnet. Also das Ende, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich find's schön, dass da Aoyama auch darauf noch ein bisschen Wert legt, immer mal so ein bisschen was einzustreuen. Finde ich schön. Und deshalb kriegt der Fall von mir auch 5 Zahnstocher. Oh, auch 5, ja, okay. Zahnstocher passt doch sehr gut. Ja, gut, dann war es das soweit zum ersten Fall, der ja aufgeklärt wurde. Dann geht es weiter mit einem Fall, in dem mein Lieblingscharakter mal wieder mit dabei ist. Wurde auch mal wieder Zeit. Genta. Genau, Genta ist mit dabei. Nee, der ist gar nicht mit dabei. Doch, kurz ist er mit dabei. Mhm. Und zum zweiten Fall wird uns jetzt Marcel ein bisschen was erzählen. Genau, denn das ist jetzt ein normaler 3-Kapitel-Fall, wie man so schön sagt. Und da wollen die Detective Boy Ski fahren. Aber es ist kein Detective Boys Fall. Überraschung. Ja, ja. Denn Ai hat irgendwas zu Hause vergessen und deswegen kommt Conan mit ihr zurück nochmal. Während der Professor und die Detective Boys die immer nerven zum Skifahren. Und als sie dann halt zurück sind, merkt Conan, ja, wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig zurück, um dann noch zum Skifahren zu kommen. Und dann macht Ai einen ganz gewagten Vorschlag, denn sie schlägt vor, dass sie doch im Wagen von Subaru Okiya fahren könnten. Oho. Das überrascht Conan natürlich sehr, weil Ai ist ja sonst immer sehr abgeneigt gegen diesen Okiya, beziehungsweise verdeckt sich immer so ein bisschen. Ja, und dann fahren sie also mit dem guten Okiya in seinem rosa Wagen und wie es nicht anders kommen kann. Dazu muss ich noch kurz was sagen. Ich habe den aktuellen Anime gesehen und war der Wagen da nicht rot? Ja, die ändern das irgendwie dauernd nicht. Die haben die Farbe, glaube ich, geändert, oder? Ganz am Anfang war er silber, aber naja. Nee, war gelb. Gelb? Am Anfang war gelb, dann rosa, jetzt rot. Also vielleicht ist er bald einfach mal grün, wer weiß. Immer für eine neue Lackierung gut, der Gute. Ja. Na, und wie es denn nicht anders kommen kann, fahren sie natürlich direkt in einen Mordfall rein, wie man so schön sagt, denn sie treffen auf Takagi und zusammen mit ihm dann auf einen Mordfall, beziehungsweise auf einen Schrei, denn neben ihnen praktisch fällt jemand von einem Dach herunter. Na, da gehen sie natürlich sofort hin. Und bei der Leiche finden sie ein Handy, das dem Opfer gehört hat. Und auf dem Handy sehen sie eine Nachricht, die das Opfer gerade verschickt hat vor kurzem. Und da kommt Conan natürlich sofort auf die Idee, die Nachricht verschicken wir doch direkt nochmal. Und dann klingelt's bei 3 Personen und die 3 Personen sind demnach mit dem Opfer bekannt und sind natürlich sofort die Tatverdächtigen. Ausgerechnet natürlich 3 Leute, also es kann ja nicht anders sein. 3 Leute in einem 3-Kapitel-Fall, genau. Ja, der Standard lässt grüßen. Ja, und dann wird natürlich... Aber ich mag den Standard, ich finde es richtig hammer. Wenn man genau weiß, es wird bei 3 Leuten klingeln, verdammt nochmal, das wird schon sein. Ich liebe es, wenn man denkt, oh, das sind ja wieder 3 Kapitel und dann kommt ein 4. hinten ran. Das finde ich genial, wenn auf einmal eine unerwartete Wendung kommt. Oder einer der 3 wird noch ermordet. Das kann auch passieren, ja. Aber das wäre mal was. Zum Beispiel der Kuchen, der Baumkuchenfall, ne? Genau, ja. Der ist auch noch gar nicht lang her. Das war Hammer. Ja, so, dann haben sie diese 3 Verdächtigen ausgemacht und dann müssen sie natürlich noch prüfen. Weil die sagen ja alle 3, die waren bis vor kurzem noch in ihrem Zimmer. Und um das zu überprüfen, gehen sie dann nacheinander zu den 3 aufs Zimmer. Und die haben jeweils ein Alibi. Der eine, also das Kapitel heißt dann Schaum, Dampf und Rauch. Der erste hat ein schäumendes Bier. Der zweite hat einen rauchenden Kaffee, also einen heißen Kaffee noch. Und der dritte, bei dem dampft noch die Zigarette im Aschenbecher. Und darauf beruht deren Alibi, also dass die... Eher andersrum, oder? Die Zigarette raucht und... Hab ich's anders gesagt? Ja, dann weiß. Ja, also alles 3 mit dabei. Also Zigarette... Ja, dann schäumt die Zigarette und sind auf jeden Fall alle 3 noch heiß und demnach müssten sie eigentlich bis vor kurzem noch auf ihrem Zimmer gewesen sein. Und dementsprechend gibt's natürlich bei einem der 3 einen Trick und den versucht Conan herauszufinden. Und währenddessen ist übrigens Ai immer noch draußen mit Okiya im Wagen alleine. Vor allem diese Szene im Wagen, ich will jetzt gar nichts dazu verraten, aber die ist sehr interessant, auch für die kommende... Und sehr intim, für die kommende... Ja, sowas, ja, kann man auch so sagen. Sie ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch für den kommenden Verlauf in der Serie Detektiv Conan, sollte man auf jeden Fall im Auge oder im Kopf oder sonst wo behalten. Man kann sie auch rausreißen oder irgendwo hinlegen. Ansonsten muss ich sagen, der eigentliche Fall ohne Okiya-Komponente jetzt war eher, naja, okay, war jetzt nicht so gut. Die sind ein bisschen mehr reingeschlittert in den Fall. Nicht auf Skiern, aber so im Auto. Also ich würde hier insgesamt nur 2 von 5 Zigaretten, Kaffees oder was auch immer vergeben. Keine Okia-Brillen? Okay, da gebe ich 2 Okia-Brillen. Und weil Okia noch mit dabei ist und Ai auch und es diesmal wirklich in der Haupthandlung auch noch ein bisschen stärker vorangeht als im letzten Fall, vergebe ich hier ein Bier, eine Zigarette und einen Kaffee, so war es doch, oder? Ja, insgesamt ja. Also 3 von 5 möglichen Punkten. Ja, ich würde da ganz ähnlich rangehen, also ich fand den Fall eher auch schwach und habe ihn eher als Mittel zum Zweck eben mit der Okia-Ei-Szene betrachtet. Das hatte ich, glaube ich, auch schon in dem früheren Podcast angeschnitten, dass nach diesem tollen Sato-Takagi-Fall jetzt so ein Standardfall kam, wo dann auch 3 Alibis waren, die so ein bisschen, naja, waren. Also ich finde es so ein bisschen unglaubwürdig, dass man ein Alibi auf die Temperatur von einem Kaffee oder so stützt. Ja, bisschen so hingebogen, klar. Ja, wie gesagt, also Aoyama musste dem Fall wahrscheinlich, er hat irgendeine Idee einfach, der schon sich schnell ausgedacht hat, genommen und wollte eben diese Haupthandlung vorantreiben damit. Ja, ich fand aber nett gemacht, dass am Anfang noch Takagi und Conan ein bisschen über den vorigen Fall sprechen. Ja, ich auch. Das heißt, wir haben es ja schon gespoilert, dass Takagi, ach so, ne? Oh, naja. Oh, er hat überlebt. Oh, ich weiß nicht. Mist, verdammt. Ja, tut uns leid, also. Ja, also, kommt nicht mehr vor, okay? Ja. Oh Mann. Ja. Das ist, finde ich ein bisschen so, einen roten Faden in der Serie wird ein bisschen vorangetrieben. Das finde ich immer toll. Es reicht ja auch nur, wenn das einmal kurz erwähnt wird. Dann ist es ja schon gegessen. Ja, genau. Gegessen. Das passiert ja sonst normalerweise nicht. Wenn man das nicht erwähnen würde, dann ist es irgendwie so, ja, da wo gerade jemand ist. Ist immer so. Wird dir so hingeklatscht. Das ist so ein Organisationsfall. Alle haben um ihr Leben gekämpft und am nächsten Tag gehen sie kämpfen, als wäre nie was gewesen. Aber da muss man sagen, Conan und Ai sprechen ja meist auch über den Organisationsfall. Ja. Beim letzten manchmal, Fall auch so, ja, dass sie kurz darüber. Aber früher nicht. Früher nicht. Ja, früher wirklich früher nicht immer. Früher war alles ja egal. Kapitel ist Kapitel. Was danach kommt, ist wieder... Ich gehe da nämlich wahrscheinlich gleich mit dir, beziehungsweise ich gehe sogar noch runter. Ich gehe tatsächlich auf 2 Okia-Brillen. Also dem Fall an sich hätte ich nur 1 bis 2 gegeben. Aber ich muss wirklich sagen, die Okia-Auftritte und vor allem in Verbindung mit Ai haben mir hier sehr gut gefallen. Ich bin sonst nicht so ein großer Fan von Okia, aber hier gefällt er mir wirklich mal gut. Er passt auch so wirklich zu als ironischen Charakter und wie er dann immer so auf mysteriös tut und so grinst dabei und seine Brille ist natürlich immer beschlagen. Ja, also ich finde, der Fall war, er war das Anhängsel zu Okia und Ai, das ist klar. Aber ich würde ihm trotzdem 3,5 immerhin geben, weil für mich persönlich, ich kenne das alles gar nicht, für mich war es ein richtiger Schock, wie die beiden miteinander umgegangen sind. Von daher toll, also 3,5 sind drin, 3,5 Brillen. Mich erinnert das so ein bisschen an den Fall damals mit Itakura, wo es eigentlich auch nur um die Diskette ging und der eigentliche Fall war eher so, ja komm, schieb mal schnell vorbei und dann geh nach Hause und guck dir die Diskette an. Aber ich finde, der war irgendwie noch ganz gut gewürzt. Und mit Megure wusste nicht, wie man mit dem Computer umgeht. Ja, stimmt, das war gut, ja. Da waren so ein paar lustige Details, fand ich. Da erinnert sich auch jeder dran, an diesen Computer hochfahren und wie Megure dann ausrastet, als Kogoro sich über ihn lustig macht, also Conan. Ja. Also, der Anfang hatte mir gut gefallen, wie die Täter dargestellt wurden. Wie der eine sich da nur den Kaffee einschüttet, sag ich jetzt mal, und die Zigarette anzündet. Der Anfang hatte mir gefallen. Vor allen Dingen auch die Tatsache, dass sich Ai hat von Subaru hat fahren lassen. Das finde ich auch interessant gewesen. Der Fall an sich hat mich leider nicht wirklich überzeugt. Also es war für mich auch nur ein Anhangsel für Okia und was da passiert ist mit Ai. Punkte würde ich geben, beziehungsweise Schals würde ich verteilen, 3. Aber die 3, die gehen wirklich nur wegen dieser Hintergrundsache. Von dem Fall an sich hat mich leider gar nicht überzeugt. Ja, traurig, dass wir da einer Meinung sind. Aber es kommen ja noch bessere Fälle, zum Beispiel der nächste. Und zwar geht es da, oh Wunder, mit Okia weiter. Beziehungsweise es geht ja erst ganz anders los. Und zwar sind Sonoko, Ran und Sera gemeinsam unterwegs und finden dann dort eine Leiche plötzlich vor und Sera untersucht sie dann auch und stellt dann fest, dass neben der Leiche das Kanji wahrscheinlich, also das japanische Schriftzeichen, für Tod steht und da gibt's eine Parallele zu einem früheren Fall, der damals vor 10 Jahren, glaube ich, von Yusaku Kodo bearbeitet wurde. Da sieht man auch noch ein paar Szenen draus von dem damaligen Kogoro ohne Schnauzer. Und es ist wirklich nett gemacht. Auch wieder so eine nette Eröffnung, wie wir sie gerade eben im letzten Fall schon hatten. Dann wollen sich Ran, Sonoko und Sera eben die Akten zum damaligen Fall durchlesen, die bei Shinichi noch zu Hause stehen, weil es ja auch das Haus von Yusaku und Yukiko damals war. Und ja, Conan passt natürlich gar nicht in den Kram und will sie am besten davon abhalten. Aber sie kommt doch zu Okiya nach Hause, der da wohnt. Und da gibt's auch die erste Begegnung zwischen Sera und Okiya, die wirklich sehr interessant ist. Also wortlos und wortkarg. Aber sie sehen sich das erste Mal, nachdem Okiya Sera bisher nur hinterm Vorhang hervorgesehen hat, damals im Band 74. Jetzt gibt's das erste direkte Aufeinandertreffen. Und dabei hat Okiya natürlich auch wieder eine Zahnbürste im Mund im Badezimmer. Klar. Und hier gibt's ja dann auch wieder eine Verbindung zu dem vorherigen Fall, nicht? Weil er seinen Kragen offen hat da im Bad. Genau, ja. Er hat diesmal seinen Kragen offen, wo Sonoko vorher noch drüber spekulierte, was er nun mit dem Kragen los ist. Ob er da irgendwie ein Tattoo hat oder keine Ahnung was. Und genau, dann geht's eben darum, den Fall zu lösen mit diesem Schriftzeichen, wo das denn herkommt, ob der Mann umgebracht wurde, ob das irgendwie Zufall ist oder was auch immer, und warum Yusaku Kodo den Fall damals nicht gelöst hat vor 10 Jahren. Er hat den Fall nämlich abgebrochen, oh Wunder, und niemand fand bisher raus, was denn mit diesem Fall los war. Und jetzt will natürlich auch Conan wissen, warum sein Vater, also Conan ist ja Shinichi, wie einige vielleicht wissen dürften. Ah, also jetzt wird's echt dreist mit den Spoilern heute hier. Entschuldigung. Also es wird ein richtiger Spoilercast hier heute. Ja, warum Shinichis Vater Yusaku den Fall damals nicht gelöst hat. Und dann gibt's noch einige interessante Aspekte in Bezug auf Okiya und Sera. Und ja, dann wird der Fall auch am Ende gelöst. Der Anfang hat mir auch hier wieder sehr gut gefallen, genau wie bei dem vorigen Fall, dass der Yusaku einen Fall hat nicht lösen können. Ich dachte, oh, das ist bestimmt jetzt was für den Conan, dass er das übernehmen muss und etwas zu Ende bringen sollte. Stattdessen hat die Masumi Sera ein bisschen mehr mit dem Fall zu tun. Ich hatte zuerst einige Sachen nicht richtig verstanden mit dem Tod und was da noch alles erklärt wird, aber dafür braucht man ein bisschen auch japanisches Hintergrundwissen, was ich jetzt nicht so habe. Was mir gefallen hat, dass direkt darauf zu sprechen kommt mit den Okiya, was da in der vorigen Sache passiert war mit Ai und ihm, dass direkt etwas geklärt worden ist, ausgeschlossen wird quasi. Noch ganz am Ende eine kleine Andeutung von der Sera, die mir auch sehr gefallen hat, was mir auch zu denken gibt. Ich bin gespannt, ob das ist, so wie ich denke. Ich habe mich ja ein bisschen da bei dem Band 77, was man bei den News nachlesen kann, ein bisschen da ausgelassen, wie der Philipp ja weiß. Und ich vergebe dann, ich finde es auch schwierig diesmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Hintergrundinfos waren auch wieder super. Ganz viel, da hat man richtig viel serviert bekommen. Aber der Fall an sich, ich drücke ein Auge zu, gebe ich auch nochmal 3 antike Münzen. Aber das ist schon ganz lieb mit 3. Ich finde es irgendwie am Anfang auch ein bisschen komisch, dass, also klar, es gibt erst die Rückblende auf die damalige Zeit mit Yusaku und dann sprechen Sera, Ran und Sonoko auf der Straße zufällig über diesen Fall und ganz zufällig wird dann jemand ermordet oder tot aufgefunden. Das waren viel zu viele Zufälle gewesen. Genau dieses Schriftzeichen da ist. Also man unterhält sich doch nicht über diesen Fall von damals und genau dann kommt da jemand und dann ist da auch dieses Schriftzeichen. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das fand ich ein bisschen aus der Luft gegriffen. Ansonsten aber ganz nett gemacht. Also vor allem auch mit Sera und Okiya, weil dadurch auch vor allem die Spekulationen und Theorien sehr angeregt wurden. Ja, also wer sich ein bisschen mehr in den Fall hineinsteigert, wozu der Fall durchaus Potenzial bietet. Hineinsteigert. Wenn man jetzt nur das bewerten würde, jetzt den Fall ganz außen vor lassen und nur, dann würde ich auch 5 antike für Münzen. Für die Haupthandlung gebe ich 5. Aha. Und für den eigentlichen Fall, da schwanke ich. Also der ist nicht so schlecht wie der letzte, aber ich würde doch irgendwie 2 vielleicht geben. Die Yusaku taucht auf, es ist eine Parallele zur Vergangenheit da, okay, ganz nett. Aber jetzt auch nichts zum Mitraten wirklich. Okay, man könnte mitraten, wenn man denn irgendwie, wenn man gerade so einen Geistesblitz hat, aber so wirklich zum Mitraten ist das nicht. Man hat ja irgendwie keine Verdächtigen, gar nichts. Ja, also von der Haupthandlung her klasse und insgesamt gebe ich dann hier auch 3 von 5 Stimmverzerrern. Das ist doch mal nett, oder? Das passt auch gut. Also, ich gebe auf dem Fall wieder 3,5 irgendwas. Auch hier ist es wieder so, eigentlich ist es nur Okiya, der Treiber. und mit Sera geteilt hat in dem Fall. Also, es war nicht wie der Vergangenheit von Yusuke Kudo, dass genau dieser Fall mit genau den gleichen Gegebenheiten nochmal so stattfindet. Das finde ich dann doch etwas eigenartig. Also, und wenn man dann auch genau drüber redet, nach genau 10 Jahren und in genau diesem Band und in genau, nee, tut mir leid, nein. 3,5, ja, aber nicht wirklich wegen des Falles an sich, sondern wegen Okia. Ja, also ich muss sagen, für mich hat der Fall sehr vielversprechend angefangen mit Yusaku Kudo, dass er überhaupt mal wieder auftritt. Aber ich fand es dann am Ende ein bisschen enttäuschend, wie er aufgetreten ist, also dass da so wenig draus gemacht wurde. Zum Fall habt ihr ja schon alle was gesagt. Mich hat vor allem stutzig gemacht, als ich den Tatort gesehen habe, da diesen Blutfleck. Da habe ich mich doch so ein bisschen gefragt, also ob die das nicht sofort sehen müssten, also wenn man da drauf schaut. Es ist eigentlich, finde ich, ein bisschen sehr offensichtlich, was da passiert ist, so ein bisschen. Also es sieht schon unnatürlich aus und so, also vor allem Sera und Conan hätten es eigentlich sofort durchschauen müssen, aber irgendwie kommen sie nicht sofort drauf und das fand ich so ein bisschen komisch. Also sie sind ja eigentlich Meisterdetektive. Ja, was war sonst noch? Also ja, die Konfrontation da zwischen Sera und Okia, die in dem Haus stattfand, fand ich sehr, sehr schön. Also die hat, wie gesagt, auch viele Spekulationen angeregt. Und überhaupt, was auch im Haus passiert ist, da ist ja abseits von dem Mord an sich noch einiges passiert. Also die Gespräche außenrum fand ich sehr interessant. Und ich fand es auch schön, dass mal so viel geredet wurde, auch außenrum. Und dass denn Sonoko zum Beispiel immer wieder einwarf, dass Shinichi was zu verbergen hat, irgendwelche Pornoheftchen da im Regal oder so. Das hat es immer wieder so ein bisschen lustig gemacht und aufgeheitert. Und Sera plapperte natürlich vor Okia ja alles aus und so weiter, weil sie nichts von einem weiß. Ja, also ich gehe da mit euch konform, also der Fall ist so lala letztendlich, aber das drumherum hebt's ein bisschen auf. Und ich gehe mal auf 3 von 5 Okia-Brillen. Ja, so auf jeden Fall spannender als der letzte Fall, aber jetzt nicht der große Knaller. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Fall in diesem Band, der auch mal wieder abgeschlossen wird. Also kein Cliffhanger diesmal, beziehungsweise kein richtiger Cliffhanger. Und zum letzten Fall wird uns jetzt Debbie etwas erzählen. Es beginnt dann mit dem Fall Nummer 9, das eigene Territorium. So fängt es an. Also mein Fall, den ich jetzt erkläre, der fängt an einer ganz anderen Stelle an, wie der letzte aufgehört hat. Es beginnt wieder das berühmte Camping mit den Detective Boys. Da freuen sich bestimmt alle drauf. Con bekommt am Anfang einen besonderen Ring für den sogenannten Mystery Train von Ayumi geschenkt. Es soll wohl eine Anspielung, denke ich mal, von den, wurde auch geschrieben von der Ei, zum Orient Express sein. Falls das jemand kennt, das ist von Agatha Christie mit dem Meisterdetektiv Hercule Poirot. Und ich denke mal, der kommt noch später zur Sprache. Worauf ich mich persönlich sehr freue, da ich das Buch sehr gut kenne. Conan deutet wieder an, dass er eventuell erkältet sein könnte, was auch vielleicht interessant wäre in dem Fall. Worauf Ei eine Aufbewahrungsbox mit Tabletten zückt, worin sich das besagte Gegenmittel des APTX 4869 befindet, das Con natürlich unbedingt haben will, es aber nicht bekommt, weil diesmal wieder etwas vergessen wurde. Nein, es ist nicht das Auto, mit dem Auto ist alles in Ordnung, hat keinen Platten oder dergleichen. Gehen Con und der Professor einkaufen und treffen zufällig auf die Masumi Sera, die da auch einkauft, die sich nämlich vorher bei Ran erkundigt hatte, wo er denn steckt. Die wir ja immer irgendwie wissen, wo der Con sich rumtreibt. Und das wiederum hat der neue Toru Amuro auch mitbekommen, worauf er sehr finster dreinschaut. Die Detective Boys, die in der Zeit Holz sammeln, was mich persönlich jetzt stark an Band 25 erinnert, wo Con angeschossen wurde, finden sie zusammen mit Ai eine Leiche, ganz zufällig, und flüchten vor dem Täter, den man natürlich erstmal nur als Schatten sieht, damit man nicht weiß, wer von den dreien, es sind natürlich drei, von der Polizei festgenommen werden, die Täter sind. Der Kommissar, der dabei ist, ist diesmal der Via der Yamamura. Und am Ende kommt eine große Überraschung, was ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen werde, womit wohl auch niemand so wirklich rechnet. Also ich habe damit nicht gerechnet. Aber wo du es gerade angesprochen hast, mir fällt jetzt auch auf, dass es da so gewisse Parallelen zu Band 25 gab. Dass die Detective Boys einen Mord beobachten, nicht? Und dann ist der Täter hinter denen her, beziehungsweise der hat sie gesehen und dann will er sie natürlich umbringen. Und dann suchen Yamamura und seine Kollegen im Wald natürlich nach Verdächtigen. Und wie viele Verdächtige finden sie? 17. Nein, natürlich 3. 3! Also, es war irgendwie klar. Schon, wir suchen Verdächtige. Okay, finden mal die 3 Leute, die hier rumlaufen. Und wer ist denn 4? Was, nur 2? Irgendeiner versteckt sich noch. Also ich finde den Fall an sich nett, dass Yamamura mit dabei ist. Er bringt auch einige witzige Elemente mit ein, aber ich finde nicht, dass er so witzig war, wie er hätte sein können, wie Aoyama ihn sonst eigentlich immer macht. An sich fand ich den Fall ja unterdurchschnittlich, also den eigentlichen Fall unterdurchschnittlich bis wirklich schlecht. Die kann natürlich auch kein Mensch lösen, wenn man nicht ganz abstrakt denkt und Japanischkenntnisse hat und dies und das und jenes. Mhm. Fand ich ein bisschen schade an sich. Also ich gehe hier mal, weil ich den Fall wirklich und auch die Rahmenhandlung drumherum fand ich auch nicht wirklich gut. Ich gehe hier wirklich mal auf. Ja, das ist schon ein bisschen traurig eigentlich. 2 von 5 Mystery Train Pass Ringen. Dann mache ich weiter mal. Auch hier ist es so, der Fall wird nicht vom Fall getragen, sondern von Alheimara in dem Fall. Ja, also, und ja, und noch anderen Dingen, die ich hier nicht erwähnen möchte. Es ist nicht der Fall selber, der begeistert, es ist einfach doch der rote Faden, der begeistert, der mich begeistert. Ich kenne ja als solche Fälle noch gar nichts und von daher bin ich sehr begeistert gewesen von den Dingen, die mich hier um Alheimara und vor erwartet haben, auch mit Sera, toll. Aber der Fall selber, weil Ei aber so hoch drückt und es mein Lieblingscharakter gehört, gebe ich auch hier 3,5 Apoptoxin-Tabletten. Ja, ich halte es da ähnlich wie ihr beiden. Also für mich war es ja auch wie schon bei den letzten Fällen teilweise eher so ein Mittel zum Zweck der Fall. Ja, also wenn man nur diese Waldhütte genommen hätte, wo die Detective Boys eingesperrt sind und da so ein bisschen die Spannung erhöht hätte, dann wäre es vielleicht noch ein schöner Fall gewesen mit ein bisschen Spannung und Action, aber so ist halt sehr viel in diesem Wald mit Yamamura und es zieht sich ein bisschen und das ist ein bisschen schon, also ich finde schon, der ist ziemlich furchtbar langweilig an sich, der Fall. Deswegen nur 2 von 5 Holzhütten gebe. Ja, es ist einfach zu wenig an sich, was interessant dran ist, aber das, was interessant dran ist, das ist auf jeden Fall lesenswert. Ja, ich tue das wieder ganz gespalten jetzt mal betrachten. Der Fall war kacke. Auf Deutsch jetzt zu sagen. Ja, das war wirklich doof. Aber die Hintergrundinfos, die waren erste Sahne. Also, wenn du ein Hai-Halberer-Fan bist und du hörst das jetzt, du wirst dich freuen. Du wirst dich sehr freuen. Ich verspreche es dir. Aber es gibt ein, zwei Sachen, die mir trotzdem nicht daran gefallen haben. Ganz kleine Sachen, die ihr dann vielleicht auch seht, auch wiederum nicht, ich weiß es nicht. Ganz am Ende ist es auch ein bisschen lustig, eine Stelle, die fand ich sehr witzig. Wie es geendet hat, auch sehr spannend. Also ich bin gespannt, was im nächsten Band kommt, das würde ich gerne wissen. Und ich betrachte das jetzt mal, wenn ich nur den Fall bewerten müsste, würde ich nur 2 geben. Aber wenn ich das mit den Hintergrundinfos bewerten müsste, dann würde ich ganz klar 5 geben. Also ich muss auch sagen, also von den Hintergrundinformationen, also von der eigentlichen Hauptstory der Serie, geht das hier in diesem Band wirklich voran wie sonst selten. Aber die eigentlichen Fälle als Umgebung für diese Hintergrund- oder Hauptstory ist einfach mehr Mittel zum Zweck. Also irgendwelche Fälle braucht man ja, sonst ist es nicht Detektiv Conan. Deswegen machen wir einfach mal irgendwas. Ich habe das auch jetzt so als Beiwerk gesehen mehr. Oder Aoyama hat sich vielleicht in seinen gedanklich ein bisschen mehr mit der Hauptstory beschäftigt, hat sich überlegt, wie soll es vorangehen, hat weniger überlegt, was für Fälle bringe ich jetzt und hat einfach schnell irgendwie irgendwelche Fälle aus seinem Repertoire wahrscheinlich noch genommen, was er übrig hatte. Naja, ich würde sagen, wir gehen dann mal auch direkt zur Gesamtwertung des Bandes über. Also Band 77 ist sehr durchwachsen. Es hat viele schöne Stellen, die aber nicht unbedingt in den Fällen auf einen warten, sondern im Detail. Und die Details, die aber zum Vorschein kommen, sind grandios. Die Fälle sind dieses Mal, ja, es wird schon öfters erwähnt, Beiwerk, einfach nur Beilage zum Hauptgericht. Ihr habt dieses schöne, saftige, leckere Steak. Und daneben liegen so diese Mordfälle und ein paar Detective Boys aber dieses saftige, leckere Steak. Das müsst ihr unbedingt haben. Und deshalb gebe ich trotz allem eine absolute Kaufempfehlung aus. Noch ein wenig Ketchup drauf und muah. Ja, ich gebe insgesamt dem Band 3,9 Sterne. Jetzt habe ich voll Hunger, danke. Kein Problem, ich habe auch Hunger. Ja, meine Meinung zu dem Band ist eigentlich mehr so, dass es, hatte ich ja schon gesagt, dass das irgendwie so ja, so ein Mittelding ist. Also man muss mal sich mal vergegenwärtigen, was so in den letzten Bänden passiert ist. Mal kurz so Revue passieren zu lassen. Band 73 kam Masumi Sera hinzu. Großes Spektakel. Jetzt auf einmal nach Ewigkeiten kommt mal wieder ein neuer Charakter hinzu. Alles ist durcheinander, aufgewühlt. Dann Band 74, auch ein bisschen mit Sera. Und dann kommt noch der obligatorische Heiji-Fall, der damals in Japan noch fällig war. Kam dann noch mittendrin dazu. War auch nicht schlecht mit Baumkuchen und Ei, also mit EYE, mit dem Auge. Dann Band 75, Toru Amuro heißt der, kommt hinzu. Auch hier großer Cliffhanger am Ende mit dem abgeschlossenen Fall. Alle fragen sich, noch ein zweiter Charakter ist nach Sera, was soll das? Dann Band 76, der große Showdown mit Okiya, Sera, Amuro. Und dann kommt jetzt dahinter Band 77 sozusagen. Ich muss dazu sagen, dafür, dass jetzt der Mystery Train Fall angekündigt wurde, und es geht natürlich damit weiter. Ich hatte das Gefühl, dass Aoyama sich gedacht hatte, er hat ab Band 73 viel gemacht und hat sich dann gedacht, jetzt habe ich da noch ein bisschen was in der Haupthandlung vergessen, da muss ich noch ein bisschen was einbauen. Ich muss Ai und Okiya nochmal irgendwie aufeinandertreffen lassen, dann hier nochmal Sera und Okiya, das habe ich noch ganz vergessen, und dies und das und jenes, und erst dann kann ich den Mystery Train Fall bringen. So kam mir das vor. Dann hat er einfach gesagt, okay, ich mache jetzt hier irgendwelche banalen Fälle, bring die Haupthandlung voran, und dann kann es endlich losgehen mit dem großen Showdown mit dem Mystery Train. So hatte ich das Gefühl bei diesem Band, und das hat sich auch irgendwie so gelesen die ganze Zeit. Und am Ende der Cliffhanger, klar, alle wollen jetzt, wenn man wirklich noch nichts weiß über die kommenden Bände, alle wollen jetzt Band 78 haben. Und es ist wirklich ein gemeiner Cliffhanger, der gemeiner hätte nicht sein können. Auch mit ein paar anderen Aspekten noch. Also man muss wirklich hier ganz detailliert lesen und jede Sprechblase eigentlich umdrehen und gucken, was dahinter steckt. Also es gibt eine Menge Potenzial. Man sollte nicht einfach durchlesen und denken, okay, das war's, schlechte Fälle, gut. Man sollte wirklich mal schauen, was in der Haupthandlung so passiert, wie es vorangeht. Vielleicht auch ältere Bände zu Rate ziehen und gucken, wie sich das im Verlauf entwickelt hat. Wie sich Ai zu Okiya entwickelt hat. Warum das eventuell so sein könnte. Was der Hintergrund sein könnte. Und also von der Haupthandlung her ist das auf jeden Fall ein Muss, um den folgenden Band zu verstehen. Um die folgenden Bände zu verstehen. Von den Fällen her würde ich sagen, okay, unterdurchschnittlich bis durchschnittlich, wenn ich nett bin. Vor allem der erste Fall war ja, also die Auflösung von Takagi war gut, überdurchschnittlich, dann ein paar unterdurchschnittliche, also so 3 von 5 Fallabzeichen kann ich geben und von der Haupthandlung 5 von 5, und ich würde mich ähnlich wie Kevin einsortieren, dadurch, dass ich aber in der Regel volle Punkte vergebe, gehe ich hier auf 4 von 5. Was vergebe ich? Warme Winterjacken, wie Conan sie auf dem Cover trägt. Ja, also ich würde dem Band zunächst einmal auf jeden Fall jedem Takagi und Sato-Fan, sowie jedem Okiya-Fan, das kann sicher Philipp bestätigen, und jedem Ai-Fan empfehlen. Also für die drei Fangruppen gibt's auf jeden Fall was zu sehen. Und ja, ansonsten habt ihr eigentlich alles gesagt. Die Fälle sind nach dem Abschluss des ersten Falls aus dem vorherigen Band eher unterdurchschnittlich, finde ich auch. Aber es passiert eben wunderbar viel in der Haupthandlung. Und Okiya ist endlich auch mal so ein bisschen lebhafter. Davor habe ich ihn ja eher so als passiven Charakter gesehen. Er macht meistens halt nicht so viel, hat immer sein mysteriöses Grinsen und macht seinen Finger an die Nase und schiebt sich seine Brille hoch und sagte nichts. Ja, schon nicht. Also er wird deutlich eingebunden und auch vor allem mit Ai jetzt. Und das war auch für mich überraschend, damals, als ich den Fall gelesen habe. Und zu bewerten finde ich den Band hier wirklich schwer. Insofern, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ich würde hier eine klare Leseempfehlung aussprechen, weil der Band wichtig ist, meines Erachtens. Aber bewerten kann ich den eigentlich so schlecht bis gar nicht. Also die Fälle sind an sich nicht so gut. Aber eben die Haupthandlung ist wichtig, also er ist auf jeden Fall lesenswert. So richtig bewerten kann ich jetzt den Band auch nicht so wirklich. Also wo Philipp jetzt die ganzen Sachen aufgelistet hatte, was alles in den vorigen Bändern passiert ist, habe ich jetzt mal so ein bisschen abgerufen. Da habe ich gedacht, ja, stimmt, es ist sehr viel passiert, und dass er jetzt ein bisschen auf die Bremse treten muss, kann ich auch nachvollziehen in den Fällen an sich. Als Ai-Fan war das sowieso ein guter Band. Für andere wahrscheinlich wird es auch so sein, auch wenn mir Kleinigkeiten gefehlt haben. Takagi-Fall war gut. Die anderen beiden, ja, dafür die Hintergrundinfos sehr stark vertreten. Und deshalb gebe ich, für allgemein, weil es doch ein wichtiger Band ist, den man lesen sollte, wenn man immer wissen will, worum es gerade geht. Ich gebe 3,5. 3,5 blutige Äxte. Aber ich muss mal sagen, irgendwie bei dem Band, hier kam es mir vor, jetzt müsste ich häufiger so lachen, also bei kleineren Stellen. Sei es jetzt Firatoris, okay, kleiner das, Kommentar. Das ist ein Bonus, ja. Oder so Eiskommentars, waren immer so ganz kleine Sätze, die mich immer so zum Lachen gebracht haben. Was bei den letzten Bänden eher weniger der Fall war, muss ich sagen. Also in dem Sinne hat der Aoyama so bei den kleinen Zwischengesprächen, finde ich, einiges besser gemacht. Was wir noch gar nicht betrachtet haben, und das mal ist ja auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt, ist die deutsche Umsetzung des Bandes. Das haben wir ganz vergessen. Und da muss ich Josef Scharnel und Matthias Wissnet mal ein wirklich großes Lob aussprechen. Ich habe hier wirklich keinen einzigen Rechtschreibfehler gefunden, nur eine Sprechblase wird, glaube ich, mal doppelt. Ah ja, das aber schon mal. Ja, habe ich auch. Und am Anfang war Takagi auf einmal der Polizeimeister. Ich habe noch einen Fehler von gefunden. Es ist... Ja, in der Einleitung mit Aoyama meinst du. Ja, oder? Nee, ich meine noch was anderes, noch belangloser. Im Detektivlexikon in der ersten Zeile. Ein Mörder befehlt das perfekte Verbrechen. Bei perfekten Verbrechen fehlt eine Leerzeile. Ja, also, ja, kann klein nicht sein, aber hier könnte man durchaus also zur Bestwertung greifen, fast. Ja, paar kleine fünf, Fehler, doch, aber sonst. Bestwertung 5. Ich bin für 5, Punkt. Also, so schlecht gelaunt waren wir noch nie noch im Kommentars. Alle haben gemeckert, am Ende doch noch warme Worte gefunden. Philipp, hast du noch ein paar letzte Worte? Vielleicht die Verweise? Ja, also ich möchte kurz noch einen Ausblick auf den kommenden Band geben, ohne zu spoilern wie beim letzten Mal schon. Also wirklich grob an, ganz, ganz grob anschneiden, was passiert. Kevin wird das prüfen. Ich schneide das raus, wenn es ein bisschen gespoilert ist. Wie ihr sicherlich schon denken könntet, geht es mit dem Mystery Train weiter. Der wird sich ja noch einige Zeit hinziehen. Wie lange möchte ich jetzt hier nicht erzählen. Danach geht es auch noch ein bisschen in diese Richtung weiter, was durch den Mystery Train Fall noch also was noch im Raum steht. Und zu guter Letzt bekommen wir dann noch einen alten Bekannten, der auf eine Nummer hört, wiederzusehen. Ja, ich hoffe mal, das war nicht zu viel gespoilert. Ihr könnt euch jetzt den Kopf zerbrechen oder es einfach hinnehmen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Ich verweise noch auf unser Wiki, wo ihr alle Informationen zum neuen Band und auch zu allen bisherigen Bänden bekommt. Spoilerfrei, wie gewohnt, conanwiki.org. Unser Forum, conanforum.org und unser Newsblog conannews.org. Auf Facebook heißen wir auch conannews. Wir heißen jetzt überall conannews, conanwiki, conanforum. Beziehungsweise bei Facebook sind wir nur als conannews zu finden und drei, auf ne? Twitter als conannews Hauptaccount. Genau, und dann der ist der einzige wichtige. Conancast, conanwiki, conanforum, conancafé, conanquiz. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Ciao. Ja, tschüss. Und der nächste Band kommt ja dann auch schon wieder in 2 Monaten, nicht zur Weihnachtszeit. Tschüss. Von Isashiniti, wie einige vielleicht wissen dürften. Also jetzt wird's echt dreist mit den Spoilern heute hier. Ja, ich glaube auch. Also. Und liebe Grüße auch noch an Olli, Clemens und Lea, die heute leider nicht dabei sein konnten. Wir haben ja nicht die original deutsche Mauer, also die deutsche... Wir haben nicht die japanische Mauer. Genau, also andersrum. Wir haben nicht die DDR-Mauer, oder was, oder wie? Ja. Auch überlegt, also dass Takagi gerettet wird, kann man sich ja einigermaßen denken, ja. Hey, aber nicht, keine Spoiler hier. Aber so, Clemens, ich würde sagen, wir drücken auf Stopp, oder? Natürlich. Habe ich richtig verstanden, auf Stopp drücken? Gut.